And I knew that I was dreaming, and I knew I was awake. I found a blackbird in the snow. I found a blackbird in the snow. And all the colors you could think of, they went dancing through its wings like one last little song for this lifeless little thing. Ihr hört den Sunday Service zu empfangen, natürlich in Hamburg beim Freien Sender. Kommt ihr dann auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall und natürlich überall im weltweiten Netz. Eben gerade hatten wir The Crooked Brothers. Die machen Musik, ganz im Stile von Bands wie, weiß ich nicht, Calexico, Tindersticks und die ganze Ecke dort sozusagen. Thank You, I'm Sorry heißt ihr neuestes Album und ihr Song gerade Blackbird in the Snow. Bevor es weitergeht mit den Konzerttipps, die sind heute ja nicht so ausgiebig, gibt es noch ein bisschen neue Musik von Speedometer zum Beispiel. Da macht ein gewisser James Jr. mit vom Album No Turning Back. Hier der Song Just the Same. Relativ bekannte Funk- und Soul-Band, die sich auf ihrem neuen Album No Turning Back eine neue Stimme besorgt haben. Das ist das Talent James Jr. von ihrem Album. Ja, wie heißt es einfach nur das Album? Einfach nur Speedo Nein, No Turning Back heißt das Album. So war es doch. Hörten wir gerade eben Just the Same. Leroy Stagger macht eher so Roots-Rock-Geschichten, kommt aus Kanada, auch schon seit Jahrzehnten unterwegs in diesem Roots-Amerikaner, wie auch immer, Umfeld. Neuestes Album von ihm heißt Dream It All Away und er hat hier den New Music Biz Blues für euch. From the valley came in, she really knew the score. It was tough times in Vancouver, nobody's walking through the door. See, we were just dumb kids, smoking things that dumb kids do. Headed south to California, see some friends we barely knew. The hipsters stood and stared. Didn't like the noise we made. It's a silver lake shuffle, baby. Everybody paid to play. Took a plane across the shield just to do that city strut. The songs were pretty good. Nobody got paid much. Just watch the Queen Street Cowboy. Man, he really makes the scene. Music, Biz Blues. Tja, gar nicht schlecht gemacht hier gerade. Leroy Stagger hörten wir vom Album Dream It All Way. Die Black Sorrows sind eine Band, die in einem ähnlichen Metier unterwegs sind, kommen aus Melbourne, also aus Australien. Der Kopf der Band, Joey Camilleri, ist auch schon inzwischen 67 Jahre jung, eine lebende Legende des Roots Rocks, des australischen zumindest. Und die Band hat gerade eine Platte aufgenommen, heißt Endless Sleep. Da gibt es eine Platte mit Eigenkompositionen drauf, aber auch eine Platte, wo gecovert wird von J.J. Cale über Lou Reed bis hin zu Warren Zevon und Hank Williams und so weiter und so fort. Ich habe reingelegt die Platte mit den Eigenkompositionen und davon hören wir hier den Song Lover's Story von den Black Sorrows. Will I live this place for good? Like you knew I always would. It can't come as no surprise. So when you walk me to the door, oh, like a thousand times before, you must have seen it in my eyes. I didn't notice my halo was slipping. Someone should have followed me home. Oh, my guardian angel went missing. It must have had wings made out of stone. They say it's one short painless sleep to that final dreamless sleep in the valley, safe from home. But when the wind blows cold and hard, it could catch you off your guard. You might need more than a lucky charm. I didn't notice my halo was slipping. Someone should have followed me home. My guardian angel went missing. It must have had wings. It must have had wings made out of stone. See, I'd love to be with you tomorrow, laughing in the cruel sunlight. But I'll spend all the time I can borrow, high as a cat. You can shift through aisles of proof. You might stumble on the truth, but you'll never be satisfied. 'Cause all the warnings you don't hear, and every useless thing you need, they just feed the fire inside. I didn't notice my halo slipping. Someone should have followed me home. My guardian angel went missing. It must have had wings made out of stone. I didn't notice my halo was slipping. Someone should have followed me home. My guardian angel went missing. It must have had wings. It must have had wings made out of stone. Lucky charm. You might need more than a lucky charm. You might need more than a lucky charm to keep you safe from harm. You might need more than a lucky charm. Lucky charm. You might need more than a lucky charm to keep you safe from harm. You might need more than a lucky charm to keep you safe from harm. The Black Sorrows waren das. Ihr neues Album heißt Endless Sleep. Das ist dann die CD mit den ganzen Coverversionen. Und dann als Bonus-CD dabei noch ein Album namens One More Time. Davon gerade der Song. Der hieß hier dann, glaube ich, doch Lucky Charm. Da scheint irgendwie die Titelauswahl auf dem Booklet nicht ganz mit dem Tracklisting übereinzustimmen. Tja, da die Plattenfirma wohl ein bisschen gefuscht war. Aber egal, das war auch auf jeden Fall der Song, den ich spielen wollte. Ja, bevor wir gleich anfangen mit den Konzerttipps, hier noch einmal die Stone Foundation. Auch die sind unterwegs im, ja, irgendwie Fahrwasser von Soul und Funk und ordentlich Jazz-Orchester oder zumindest Bläsereinsätzen. Vom Album Alive Unlimited kommen sie hier mit Old Partners New Dances. Und der Song ist schon, sage ich mal, sehr anders als die anderen neuen, die auf diesem Album zu hören sind. Und vielleicht nicht gerade in dem Metier, wie ich es gerade angekündigt habe. Tja, eher ganz ruhiger Jazz im Stile von Bill Wells. Ansonsten ist die Band wirklich mehr so soul- und funkig. Und ja, den Song fand ich dann doch vielleicht einen Tick besser als den Rest des Albums. Old Partners New Dances hörten wir von der Stone Foundation von ihrem Album Alive Unlimited. Jetzt geht's hier weiter beim Sunday Service mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Und es geht los mit Dienstag, den 25. August. C plus R spielen auf der Dachterrasse des Übel und Gefährlich. Die Band hat gerade erst letzte Woche mit Evropi ihr Debütalbum veröffentlicht und hier zu hören mit dem Song Follow, Quatsch, falscher Track hier. Should I Care heißt der Song hier von C plus R. So many people rushing by, they seem to run away. I guess I shouldn't. Should I care? Should I Care? Das waren C plus R, ein Duo bestehend aus Daniel Benjamin und Eleni Safiriadou, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Sie kommt aus Griechenland, er aus Deutschland, die beiden sind verheiratet und machen hier Pärchenmusik. Das kennt man ja von anderen Bands auch, warum also nicht? Und haben gerade mit Evropi letzte Woche ihr Debütalbum veröffentlicht. Schöner Pop, schönes Songwriting, schön gefühlvoll gemacht das Ganze. Live spielen sie am Dienstag auf der Dachterrasse, also im Übel und Gefährlich, den 25. August. Wir hören hier nochmal rein in den Song Peace Begins at Home. Deeper than flesh and bone. begins at home. C plus R, also mit einem wirklich mathematischen Plus geschrieben, das Ganze. Nicht C and R, sondern C plus R. Hörten wir das Ganze vom Album Evropi und das Ganze live am Dienstag. Gefährlich, oben auf der Dachterrasse. Das ist der 25. August. Dann noch ein Tipp für Samstag, den 29.08. Da findet statt, wie jedes Jahr Ende August, das Platzfestival im Hamburger Schanzenviertel in der Eiflerstraße 35 und inzwischen auch schon zum 9. Mal in lauschiger und gemütlicher Atmosphäre mit vielleicht ein paar hundert Leuten vor der Bühne und keine tausend, wie man das sonst auf Festivals manchmal hat, mit ziemlich facettenreichen Programmen bei einem facettenreichen Festival. Zum Beispiel gibt es experimentell elektronisches mit Conscious Future Music. Da gibt es eher so Musik mit viel Protest und 80er Jahre Klängen von einer Band namens Erregung, öffentliche Erregung. Es gibt DJs dabei zwischen den Auftritten und natürlich noch hinterher zum Ausklang. Und es gibt auch schön groovigen Pop mit der Band Pow von ihrer EP Populism, auch schon inzwischen ein Jahr alt. Hier ihr Song Runner. Below the towers and the streets, moving faster, feel my heartbeat. Between the scrapers on the pavement, working harder, feel my heartbeat. Runner, keep on running, take your time, stop for a while. Runner, keep on running, take your time, wait for a smile. Everything is fine. run for your life. Das waren Paul mit ihrem Song Runner. Die Band spielt neben vielen anderen beim Platzfestival, sind live wirklich ziemlich großartig, viel druckvoller und ein bisschen tanzbarer noch als auf Platte. Und Platzfestival findet statt in der Eiflerstraße 35, das ist in Schanzenviertel gleich beim Saal 2 um die Ecke, am Samstag, den 29.08. Ebenfalls dabei ist eine Dame namens Kuoko, die einen ganz, ganz tollen Song gemacht hat, 10 Quadrat Meter, den hören wir hier jetzt. Das war Kuoko mit 10 Square Meter, eine Dame aus Hamburg, wie auch alle anderen Künstler, die dort auftreten werden, beim Platzfestival am Samstag, den 29.08. Dabei also Conscious Future Music, Pau, die wir gehört haben, Kuoko, die wir gerade hörten und dann noch Erregung öffentlicher Erregung und noch so einige andere Bands und DJs. Das Ganze geht los ab 16 Uhr und nicht zu spät kommen, denn die Bands stehen dort wirklich Schlag auf der Bühne. Irgendwann ist dann auch am frühen Abend natürlich Schluss mit dem Live-Programm. Das Ganze auch Konzerttipp der Woche, das Platzfestival zum 9. Mal und tolle Einrichtung. Das Ganze ohne Stars, ohne die große Bühne, aber ganz, ganz fein gemacht. Platzfestival am Samstag, den 29.08. Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Weiter geht's mit Cracker, hier ein Song vom letzten Album Berkeley to Bakersfield. Quirliger Pop hier beim Sunday Service mit Speedy Ortiz. Eine tolle Band mit der tollen Platte Foil Deer betitelt. Und davon gab es gerade hier nochmal eine kleine Postprobe mit Swell Content. So hieß dieser Song von dieser wirklich guten Band aus den USA. Hanna and Kertu sind eine Mischung aus, wie soll ich sagen, eine kommt aus Finnland, dann aus Norwegen irgendwie. Musikalisch klingt das auch so ein bisschen in die Richtung, auf jeden Fall skandinavisch und kennt sich aber natürlich aus Berlin, der Hauptstadt der Musik und haben eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Forest Pop. Hier kommen sie mit The Morning. Thank you. dream we're all, all, all, all, all, all. The clouds were gone. Flying out of the hole. Das war Musik aus Schottland mit Admiral Fellow. Die haben gerade mit Tiny Rewards eine Platte rausgebracht, die so nicht wirklich nach schottischer, typisch schottischer Musik klingt. Ich glaube, eher so Indie-Pop, die Band hier schon so ein bisschen eher so, naja, ein bisschen auf anderen Pfaden unterwegs. Dritte Album der Band, wie gesagt. Und ja, von Admiral Fellow hatten wir den Song Evangeline. Nächste Band ist ein Projekt aus Deutschland, / England. Die Mitglieder kennen sich alle übers Internet, also über irgendwelche Programme, Seiten kennengelernt, wo man Musik hochladen kann und sich anhören kann und dann sich kontaktiert und gesagt, Mensch, lass uns zusammen machen. Gesagt, getan, getroffen in Southampton, eine Platte aufgenommen mit dem Titel Nothing to Everyone und natürlich auch einen Projektnamen generiert, der heißt Kafka Tamura. Und ja, was machen die live? Was machen die für Musik auf ihrer Platte? Hier kommen sie mit Somewhere Else. Content rife, she can slap, but she's never heard. Make the tea, make it sweet, making time to say sorry. Make it white or make it strong, making time to say she's wrong. Put her down, make sure she's to the ground, and then you say that I'm sorry.